Kundgabennummer 7050 vom 27.02.1958. Raststätte auf dem Pilgerweg auf Erden. Jeder müde Wanderer kann an meinem Quell zur Rast sich niederlassen und sich stärken, bevor er seinen Weg fortsetzt. Und er wird nun den Aufstieg leicht zurücklegen und zum Ziel gelangen. Er darf nicht vorübergehen an dem Born des Lebens, wenn er nicht Gefahr laufen will, kraftlos am Weg niederzusinken. Denn seine eigene Kraft reicht nicht aus für den beschwerlichen Weg, der aufwärts führt. Und er muss Kraft von mir entgegennehmen, die er immer dort empfangen kann, wo ich einen Quell erschlossen habe, wo das Wasser des Lebens hervorströmt. Lagert euch alle um diesen Quell, beuget euch nieder und schöpfet und erquicket euch durch einen Trank. Lasset meine Kraft in euch einströmen und euch durchfluten und glaubet es, dass nur ich euch dergestaltig versorgen kann mit Speise und Trank, dass ihr fähig seid, euren Pilgerweg auf Erden mit Erfolg zurückzulegen. Denn ich weiß es, wessen ihr bedürfet, und ich teile euch nicht karg aus, sondern ungemessen könnet ihr von mir empfangen, wonach es euch verlangt. Und so müsstet ihr also auch wissen, dass ich euch stets an einen Quell führen werde, wenn es euch nach der rechten Rast und Labung verlangt. Ihr müsstet nur wollen, dass euch rechte Speise und rechter Trank verabreicht werden möge, die eure Seele zum Heile gereicht. Ihr dürftet nicht wahllos eine Kost entgegennehmen, von der ihr nicht wisset, ob sie euch schadet oder ob sie von mir selbst euch dargeboten wird. Denn wenn ihr gleichgültig dahingeht, wenn ihr nur eures Körpers, nicht aber eurer Seele gedenket, ist immer die Gefahr, dass euch minderwertige Kost angeboten wird, dass ihr kein reines Wasser zu trinken bekommt, dass ihr keine Stärkung erfahret und ungekräftigt euren Weg nun weiterwandelt und ewig nicht zum Ziel gelanget, weil ihr in eurer Schwäche den ansteigenden Weg fürchtet und nur auf ebenen Wegen bleibt, die niemals zum Ziel führen. Ihr brauchet für euren Erdenweg ein Maß von Kraft, das ihr selbst nicht besitzet, das ihr aber entgegennehmen dürfet an jedem von mir selbst erschlossenen Quell. Und immer wird ein solcher Quell eine gute Raststätte sein für euch, wo einer euch Speise und Trank verabreichet, der eure Schwäche kennt, der euch liebt und euch immer nur das Beste geben will, um euch den Aufstieg leicht zu machen. Ich bin immer für euch da. Ich halte auch immer für euch die rechte Kost bereit. Und ich zeige euch auch die Wege, die zum rechten Quell führen. Denn ich will, dass ihr euren Pilgerweg auf Erden nicht vergeblich zurücklegt. Ich will, dass ihr das Ziel erreichet, das ihr zu mir findet. Und darum helfe ich euch in jeder Schwäche des Leibes und der Seele. Ich schenke euch die Kraft, alles zu überwinden. Ich schenke euch mein Wort, das in aller Reinheit euch Menschen zuströmt, von oben, als rechte Nahrung für eure Seele, die solche brauchet, weil sie Kraft von mir empfangen muss für ihren Erdenlebensweg. Und weil nur ich selbst ihr diese Kraft vermitteln kann, durch mein Wort. Amen.